bin mir ziemlich sicher, einige YouTuber werden moralisch so verkommen, die würden Werbung für Nestlé-Wasser machen in Afrika. Hallo zusammen und willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Dennis und unser Thema ist heute ein umstrittenes Video über die Bundeswehr. Das Video wurde vom Projekt Jäger und Sammler produziert für das Online-Netzwerk Funk, das Teil vom öffentlich-rechtlichen Sendern ist. Moderiert wurde die Sendung von Susie Grime. Susie Grime ist eine Vloggerin, eine YouTuberin und eine Fashion-Bloggerin. Und fürs Projekt Jäger und Sammler ist sie als Moderatorin tätig. Im Mittelpunkt des Videos steht das Projekt Die Rekruten, eine von der Bundeswehr gesponserte Kampagne, um die Bundeswehr der Jugend näher zu bringen, um neue Rekruten zu gewinnen. Und ich muss sagen, dieses Projekt finde ich sehr gelungen. Es ist sehr professionell gemacht und eigentlich war es auch sehr erfolgreich. Das Video von Jäger und Sammler bekam von mehreren Seiten Kritik, aber wir gucken uns erstmal an, was genau darin passiert ist. Seitdem 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, geht der Bundeswehr der Nachwuchs aus. Also müssen sie werben. Was bei uns besonders ist, weil es eben kein Beruf wie jeder andere ist. Erstmal nicht verwerflich, aber sind Sie dabei auch ehrlich, was die Gefahren und Risiken angeht? Das neueste Ding? Die Rekruten. Eine soapartige Webserie auf YouTube, bei der 12 Rekruten bei ihrer Marine-Grundausbildung begleitet werden. 1,7 Millionen Euro kostet der Spaß mit der Selfie-Kamera, also knapp 4.000 Euro pro Sendeminute. Ich finde Susie Grime auf dem Panzer sehr lustig. Ich glaube, sie hat davon geträumt, wirklich. Sieht sehr feministisch aus. Zahlen, die stimmen wohl, aber das Ding ist, es wird ja nicht nur für den YouTube-Channel ausgegeben, sondern auch für die Werbemaßnahmen. Ganz viele Werbeausnahmen offline, weil sie hatten auch ganz viel plakatiert. Es gab Werbung auf den Pizzakartons zum Beispiel und sozusagen, das ganze Geld ging in die Taschen von reichen Produzenten. Ich finde es nicht so gerecht. Außerdem muss man gucken, wie viel Geld Jäger und Sammler auch vom Staat bekommt. Funk ist gebührenfinanziertes Netzwerk. Soweit ich weiß, das waren irgendwas um die 40 Millionen für ein Jahr auf alle Channels verteilt. Genau, nee, das ist natürlich weniger als die Rekruten, aber es ist auch Geld und man kann Jäger und Sammler auch so kritisieren. Wie gesagt, ich verstehe nicht, was hier tatsächlich vorgeworfen wird. Dass es viel gekostet hat, klar. Halt so das viel ist Werbung. Werbung ist teuer. Und ich muss sagen, das ist sehr elegante Werbung. Deswegen funktioniert es. Wie nah die Serie wirklich an der Realität ist, fragen wir zwei Jungs, die es wissen müssen. Es ist natürlich sehr klug von der Bundeswehr, die jungen Leute da anzusprechen, wo sie sind. Ich finde sie auch in dem, was man gezeigt bekommt, nicht schlecht gemacht. Ich finde sie auch in dem, was man gezeigt bekommt, realistisch. Was mich dann eher stutzig macht, ist, wie viel man eben nicht sieht. Auf der einen Seite eigentlich ganz gelungen, weil sie das zeigt, was in der Grundausbildung passiert. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass das maximal ein Teil des gesamten Bildes sein kann und dass es sehr, sehr wichtig ist, auch zu zeigen, was kann in diesem Beruf die Konsequenz sein, nämlich der Verlust von Gesundheit oder Leben. Und dass im Endeffekt dieser Beruf immer auf das eine Ziel hinausläuft, nämlich Krieg zu führen. Ja, ich muss sagen, diese zwei Experten versuchen das tatsächlich sehr objektiv zu beurteilen. Da gebe ich dieser Sendung recht. Ja, wobei man muss auch noch erwähnen, obwohl diese beiden Jungs versuchen, objektiv darzustellen, was ich lobenswert finde, befinden sie sich jedoch in einer subjektiven Stellung. Das heißt, die sind ja beide eigentlich, die hatten beide negative Erfahrungen beim Bund gesammelt. Und obwohl sie versuchen, objektiv zu sein, ist ihre Position ja schon letztendlich nicht objektiv. Oder wie siehst du das? Ja, und ich glaube, bei dieser Show geht es nicht um Krieg. Es geht um Bundeswehr, um die Grundausbildung. Und was sollen sie das zeigen? Wirklich tote Soldaten? Ich verstehe nicht, was tatsächlich gezeigt werden soll. Das ist ähnlich wie wenn man zur Polizei geht. Es ist klar, dass man irgendwann, vielleicht auch nie, aber es wird der Moment geben, wo du eine Waffe ziehen musst und eventuell musst du auf jemanden schießen oder jemand schießt auf dich. Auch das, ich meine, deswegen... Und alle wissen das, deswegen gibt es Probleme mit neuen Leuten bei der Bundeswehr. Ich glaube, das ist selbstverständlich, dass es super gefährlich ist. Kennst du jemanden, der sagt, ja, es ist ganz gut bei der Armee, es ist nichts Gefährliches, wir kriegen einfach ganz viel Geld und müssen nichts tun? Natürlich ist es Krieg. Man läuft Gefahr, erschossen zu werden. Aber ein Land braucht nun mal eine Armee oder irgendeine Form des Militärs. Ich war 7 Monate als Fallschirmjäger, also in einer Kampfeinheit in Afghanistan, und wir haben von Sprengstoffanschlägen, über Gefechte, Tod und Verwundung von Kameraden sehr, sehr viele heftige Erlebnisse gehabt. Hör mir nach links! MG nachladen! Beim Einsatz habe ich nicht gewusst, wie es sich anfühlt. Erst als das erste Mal mir die Geschosse um die Ohren geflogen sind, wusste ich, was das genau bedeutet, nämlich jetzt im Gefecht zu stehen. Diese Experte waren in Afghanistan und man muss halt auch gucken, nicht alle Soldaten und nicht alle Rekruten werden danach nach Afghanistan geschickt. Und das glaube ich, es ist auch teilweise, es ist nicht so zwingend, nicht für alle zum Beispiel, oder? Wir haben über 100.000 Soldaten im Land und die werden schon nicht jeder von denen wird ins Kriegsgebiete geschickt. Also auch hier inländisch gibt es in Anführungszeichen genug zu tun. Aber wie gesagt, wenn du dich für den Job eines Soldaten meldest, musst du damit rechnen, dass du eventuell auf Leute schießt. Und du auch umgebracht werden könntest. Dass auf dich geschossen wird. Wie gesagt, der Vorwurf von Jäger und Sammler ist ja, dass man nicht aufgeklärt wird. Und jetzt ist die Frage dann zurück, wie soll man denn aufgeklärt werden? Müsste jeder Rekrut sich hinstellen und neben ihm sollen Kugeln einschlagen? Also wie genau stellt man sich vor? Wie genau soll man sich denn darauf vorbereiten? Wir haben uns mal auf der Straße umgehört, wie es eigentlich der Zielgruppe gefällt. Die schlechteste Art von Marketing, die ich je gesehen habe. Es ist ein bisschen assi-mäßig aufgezogen, meiner Meinung nach. Dieses Mach, was wirklich zählt. Ja, ich war ein bisschen verwundert, was genau die jetzt damit meinen. Also, was genau die damit jetzt ansprechen wollen. Also. Das ist immer mein Lieblingsteil bei solchen Sendungen. Wirklich so eine objektive Umfrage auf den Straßen. Man sieht sofort, dass die Journalisten einfach aus dem Büro rausgekommen. Ihr Büro ist natürlich irgendwo in Friedrichshain, Prenzlauer Berg oder Mitte. Und dann die ersten Leute auf der Straße angesprochen haben. Und klar sind die Leute in Prenzlauer Berg und Friedrichshain sehr links und gegen Bundeswehr. Aber es ist gar nicht repräsentativ. Das sehen wir an den Zahlen, denn die Werbekampagne hat extrem gute Wirkung gezeigt. Es kommt genau, in den ersten Wochen haben sie schon, glaube ich, 3.000 Bewerber bekommen. Das heißt, es wird voll funktioniert haben und es ist scheinbar nicht die schlechteste Werbemaßnahme, die man sich vorstellen kann. Aktuell haben die Rekruten knapp 270.000 Abonnenten. 7 davon sind höchstwahrscheinlich die Kinder von Ursula von der Leyen. Hab denen das kurz skizziert und dann kam die Reaktion, ey Mama, das flasht. Das ist wirklich... Es war von beiden peinlich. Zwei schlechteste Witze. Ihr Satz war peinlich. Hat sie ihre Kinder aus den 80ern adoptiert? Wie kommt Flasht! Ja, aber ich finde es auch lustig, dass ich halt wirklich, es ist halt in der Welt von Suzy Grime ist es super schlecht, 7 Kinder zu haben. Das ist das Schlechtste, was mit dir passieren könnte. Okay, die Rekruten ziehen auch wirklich alle filmischen Register. Storytelling 1, Jugendsprache 1, Ehrlichkeit und Ausgewogenheit jedoch eher eine 3-. Nochmal kurz zu der Ehrlichkeit. Ich meine, sie zeigen die Grundausbildung und die einzige unehrliche Sache ist die Tatsache, wie meine Freunde, die beim Bund erzählen, dass nicht gezeigt wird, wie extrem dort gesoffen wird. Das ist das einzig Unehrliche an dieser Sendung, was meine Bundeswehrbekannte sagen. Auf der Spielemesse Gamescom hat sich die Bundeswehr mit einem ihrer Panzer präsentiert, in der sogenannten Familienhalle. Die Bundeswehr sucht Nerds. Hätt's nicht auch eine Jobmesse getan? Wir haben einen Messestand auf der Gamescom gehabt, weil auch da junge Menschen sind. Wir als Bundeswehr müssen uns ja zu den jungen Menschen bewegen und die Gamescom ist ja eine Internetmesse, auch eine Spielemesse und dort haben sich viele junge Menschen für uns erreicht. Also finden Sie die Nähe zum virtuellen Krieg unbedenklich? Der findet ja auf der Gamescom gar nicht statt. Moment mal, auf der Gamescom standen 2016 Leute bei Spielen wie Call of Duty und Battlefield Schlange. Nur um mal zwei Beispiele für Ego-Shooter dort zu nennen. Ah, das ist wieder so eine Sache mit den Videospielen und der Bundeswehr. Ja, die Bundeswehr ist auf der Gamescom vertreten. Ich war vor ein paar Jahren da. Und die Sache ist, die Bundeswehr stand nicht neben irgendwelchen Ballerspielen, sondern sie hat sich die Bühne geteilt mit dem Landwirtschaftssimulator. Und ich glaube kaum, dass man vom Landwirtschaftssimulator eine Waffe in die Hand nimmt. Das Ding ist aber auch, was mich ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass man Jugendlichen oder jungen Erwachsenen unterstellt, sie würden nicht unterscheiden können zwischen Ballerspielen, also einer kompletten virtuellen Welt, die du mit einem Controller und einer Maus und Tastatur steuerst, oder einer echten Schusswaffe, die schwer ist und Menschen töten kann. Dass man suggeriert, dass sie denken, oh, Ballern in dem Spiel ist voll geil, bei der Bundeswehr wird es bestimmt genauso. Und ich glaube, wenn Leute wirklich so drauf sind, sie werden A, aussortiert und B, fahren sie nach dem ersten Tag nach Hause. Ich möchte kurz das Sweetshot von Suzy Grime besprechen. Und zwar, sie ist Fashion-Bloggerin Und sie weiß bestimmt, dass dieser Sweatshirt von der russischen Marke stammt, nämlich von einem Modedesigner, Goscha Rubchinski. Und das steht jetzt an ihrer Brust, Goscha Rubchinski. Eigentlich ist das super, super Product Placement, wirklich. Das ist einfach in your face. Und ich glaube, die Redakteure haben das übersehen. Für sie ist das wirklich irgendwas Kyrillisches. Und Goscha Rubchinski, dieser Modedesigner, er spielt ganz oft mit diesen russischen militärischen Zeichnen und Symbolen. Und hier sehe ich sozusagen eine, es ist so doppelt, mehrschichtig, es ist eine deutsche, superlinke Bloggerin, die Bundeswehr kritisiert, in einem Sweatshirt von einem russischen Designer, der mit militärischen Symbolen rumspielt. Eigentlich keine Kritik, es ist kein Sweatshirt oder ja, es ist Geschmackssache, aber ich finde es sehr lustig, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich kapiert. Oder wenn sie das kapiert, was wird damit gemeint? In der Sendung über Bundeswehr passt das meiner Meinung nach nicht so ganz, vor allem weil Deutschland gerade sehr gespannte Beziehungen mit Russland hat. Ich würde jetzt einfach mal ihr Unwissen an der Stelle zu sagen, einfach, ach, das hat Tarnfarben, das passt zur Bundeswehr, nehme ich. Okay. Ich nehme es einfach mal an. Von der Bundeswehr eingekauft wurden im Übrigen YouTube-Sternchen wie Joyce Ilk und Cheng Löw. Die Zielgruppe? Entsprechend jung. Die ersten drei Leute, die mit einem Screenshot hiervon an diesen Stand kommen, kriegen T-Shirts. Exklusiv ein Labello und ein Schlüsselanhänger. Yeah! Ich finde auf jeden Fall die Vielseitigkeit von der Bundeswehr richtig krass. Zum Beispiel hier so ein geiles Teil. Hier muss ich Susi Grant tatsächlich recht geben. Es ist wirklich, es ist so schrecklich, wirklich. YouTuber. Sie sind bereit, glaube ich, alles zu werben. Wirklich, wirklich alles. Ich glaube auch nicht, dass sie sich große Gedanken machen, um die Produkte machen. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, einige YouTuber werden moralisch so verkommen, die würden Werbung für Nestlé-Wasser machen in Afrika. Wem die Bundeswehr mit solch peinlichen Aktionen bestimmt keinen Gefallen tut, sind die Soldaten. Und die haben ja eh schon keinen besonders guten Ruf in Deutschland. Die krasseste Situation, die ich selbst erlebt habe, war eben, wir saßen in Uniform in einem Café und wurden gebeten zu gehen. Da hört für mich eben dann auch Kritik auf. Man muss die Bundeswehr als Institution und sollte auch gerade in Deutschland ständig kritisieren und auch immer daran arbeiten, sie eben zu ändern. Aber dass man einzelne Personen ausgrenzt oder angreift, dermaßen kritisiert und behandelt, das hat einfach keiner verdient. Nein. Ja, und ich muss sagen, diese Show löst genau dieses Problem. Sie machen das Image von den Soldaten besser. Bei den Jugendlichen. Es bringt es näher. Es zeigt, dass Soldaten auch nur, es klingt blöd, aber Soldaten sind auch nur Menschen, junge Leute, die letztendlich einem normalen Job nachgehen. Job ist gefährlich. Er ist gefährlich, er ist ungewöhnlich, aber es ist immer noch ein Job. Und es sind immer noch normale Menschen aus Fleisch und Blut, die diesen machen. Fazit? Irgendwoher muss der Nachwuchs ja kommen. Und eine Welt ohne Kriege gibt es bisher leider nicht. Aber in Zukunft bitte mit offenen Karten und ohne eure Fun-Rhetorik, liebe Bundeswehr. Was mich stört ein bisschen, ist schon wieder diese arrogante Haltung. Ich verstehe, warum die Leute in den Kommentaren Folgendes schreiben. Wehrdienstverweigerer und ein PTBS-Erkrankter als Kronzeugen, ist das ausgewogen und ehrlich? Warum ist kein positiver O-Ton zu hören? Ich selbst und viele meiner Kameraden haben der Bundeswehr viel zu verdanken. Ich würde diesen Weg immer wieder gehen und habe ein sehr gutes Gewissen dabei, dies auch jungen Menschen zu empfehlen. Fazit, ehrliche Berichterstattung, 4-. Ich glaube, es geht momentan auch nicht so um den Inhalt. Ich muss sagen, dass inhaltlich ist die Sendung schon ziemlich ausgewogen. Aber die Art, wie es gemacht wurde und die Moderatorin, die das Ganze präsentiert, ein bisschen von oben nach unten gucken und ja, so diese Art, diese klassische so eine Millennials-Art, ja, heute erzähle ich euch ein bisschen Wahrheit, das stört mich auch. Ja, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesem wieder Facebook-Kommentar mit der ehrlichen Berichterstattung 4-, letztendlich, das Ziel von den Rekruten ist es, das Rekrutieren näher zu bringen, und das Ziel des Videos von Jäger und Sammler war es, dieses zu kritisieren. Sie hatten nicht vor, so richtig objektiv dran zu gehen. Sie wollten das Ding auseinandernehmen, und das ist das, was sie getan haben. Oder haben sie irgendwann gesagt, ja, wir berichten jetzt objektiv, warum das Kacke ist? Ich glaube schon. Es ist schon irgendwie angedeutet vorgesehen, dass wir halt Kritiker sind. Aber es ist nur meine Meinung und meine Empfindung. Was glaubt ihr? Hat euch diese Sendung gefallen? Habt ihr die Rekruten schon mal gesehen? Wie ist eure Meinung dazu? Zeigt es tatsächlich die Wahrheit? Schreibt es unten rein. Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Jedes Video findet ihr auch als Podcast auf unserer Soundcloud. Und folgt uns auf allen Social Media Plattformen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und oben beim Banner.